Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast zum Thema Ordnung. Heute geht es um Entrümpeln und Finanzen nach Feng Shui. Mein Name ist Annette Heim und ich freue mich, dass Sie zuhören. Letzte Woche habe ich von unfertigen und kaputten Dingen erzählt und auch von meinen Beispielen. Hier meine Erfolge. Den Pulli habe ich zeitnah genäht und sogar schon angezogen. Der Schwemmholzengel hängt, ein Bild werde ich in meinen Blog stellen. Die Batterien sind geprüft und die leer waren, laden gerade. Ja, und das Kuscheltier, das ist immer noch nicht so richtig fertig. Problem war das Füllmaterial. Ich habe aus dem Keller, aus den Altkleidersäcken, ein paar Klamotten rausgeholt, gewaschen und wollte die dann eigentlich reinstopfen, aber irgendwie waren es nicht genug und auch das Material war unterschiedlich, also einmal so ein weicher Seidenstoff und einmal so ein komischer anderer Stoff und irgendwie ist es nicht so richtig geworden und darum komme ich jetzt langsam sogar ins Schwitzen, dass ich es bis zum 1.3. schaffe. Ich habe mir jetzt heute noch anderes Füllmaterial besorgt und hoffe, dass es jetzt heute Abend damit klappt. Thema dem. Wir haben heute Dienstag, den 25.02.2014. Also, 3 von 4 Dingen geschafft und beim 4. bin ich dran. Ja, heute geht es um Finanzen. Und hier würde ich gerne aus dem Buch von der Feng Shui-Expertin Karen Kingston berichten. Die Dame sagt, dass wir von einem unsichtbaren Energiestrom, dem Qi, umgeben sind, der uns mit Lebenskraft versorgt. Das Qi kommt zur Türe herein und kreist dann im Raum und wird durch die Möbel gelenkt und geht dann wieder zum Fenster raus oder zur nächsten Tür, wenn es kein Fenster gibt, oder zu beidem. Oder es geht zum Fenster raus und zur Tür wieder rein. Also das sind so ein bisschen Ein- und Ausgang. Also zum Beispiel, wenn du in einen Raum kommst und dann genau auf dein Fenster schaust, wird es der Energie ganz genauso gehen. Die kommt zur Tür rein und zack geht sie zum Fenster wieder raus. Alles, was dazwischen steht, zwischen Tür und Fenster, wird von der Energie berührt. Alles, was nicht dazwischen steht, wird auch nicht berührt. Das heißt, wenn ich zur Tür reinkomme und dann zum Fenster rausschaue, steht aber links von mir mein Bett, dann wird es von dieser tollen Energie gar nicht berührt, was dann schlecht ist. Darum wäre natürlich gut, wenn man die Energie ein bisschen umlenkt durch irgendwelche Möbelstücke oder perfekt, wenn ich zur Tür reinkomme, das Fenster zum Beispiel zu meiner linken Seite ist, dann muss die Energie abbiegen und berührt darum viel mehr Sachen. Mit dem Geld ist es ganz genauso wie auch mit der Energie auch. Karen Kingston sagt, es muss fließen. Das heißt, es muss in Umlauf kommen und sollte nicht in einem Konto vor sich hin warten. Denn die das Geld gerne horten und denen auch eine Ausgabe eher wehtut, die haben auch oft Dinge daheim, die sie gar nicht mehr brauchen, aber horten, weil es ihnen wehtun würde, dieses Ding, das so viel gekostet hat, wegzuschmeißen. Und da sind wir beim nächsten Grund für die Menschen, Dinge zu behalten. Das hat doch mal so viel Geld gekostet. So teuer wie das war, kann es jetzt nicht einfach wegschmeißen. Kommt das Ihnen bekannt vor? Wenn nein, herzlichen Glückwunsch. Wenn ja, dann wäre es doch heute ein guter Zeitpunkt, daran was zu ändern. Es hat viel gekostet, ja, aber eigentlich ist es ja völlig egal, wie viel es gekostet wird. Wenn es nicht mehr gebraucht wird, dann nimmt es nur wertvollen Lagerplatz bei mir weg. Ob ich es jetzt geschenkt bekommen habe oder ob ich dafür 100 Euro gezahlt habe, ist ja dann im Endeffekt egal, wenn ich es nicht mehr brauche. Also, tu es weg, verkauf es, schmeiß es weg, verschenk's. Ganz egal, aber es muss weg von deinem wertvollen Stauraum. Also wenn du so ein Teil bei dir siehst und du denkst, oh, das war doch so teuer, dann überlege, will ich es nochmal benutzen? Wenn ja, wann, wo, wie? Und wenn du da nichts Konkretes drauf weißt, kann ich dir nur raten, Weg damit, verkauf es, schmeiß es weg. Natürlich gibt es hier auch von mir Beispiele. Ich wollte in meinen Jugendjahren Gitarre lernen und habe dies aber nie getan. Und das hatte zur Folge, dass die Gitarre 7 Jahre lang im Flur rumstand, weil ich ja mal spielen lernen wollte und weil ich dafür Geld gezahlt habe. Vor 3 Jahren habe ich mich entschlossen, sie zu verkaufen und habe dafür noch 120 Euro bekommen. Ich habe keinen Tag bereut, dass ich sie verkauft habe. Ganz im Gegenteil. Mein Flur ist jetzt frei von dieser schlechten gewissen Gegenständen. Dann vor 2 Jahren habe ich meine Vespa verkauft, die ich von einem ganz, ganz lieben Freund geschenkt bekommen habe und der auch viel Geld da rein investiert hat, aber die einfach nicht mehr richtig lief. 20 bis 30 km/h ist sie noch gefahren und die stand wirklich nur nutzlos bei meinen Eltern im Schuppen. Ich habe sie dann noch für 350 Euro verkauft. Also ich bin nicht nur Gerümpel losgeworden, das ich nicht brauche, sondern ich habe auch noch ganz schön viel Geld dafür erhalten. Bei Karen Kingstons Buch geht es nicht nur darum, nutzlose Gegenstände loszuwerden und sie zu Geld zu machen, sondern Karen Kingston sagt, in jedem Haus und in jedem Zimmer des Hauses oder der Wohnung gibt es eine Finanzecke. Und die Finanzecke sollte aufgeräumt sein, wenn ich Geld haben will. Wo ist die Finanzecke? Stell dir doch mal deine Wohnung vor, du kommst zum Eingang herein, also stehst zu deiner Wohnung rein. In dem Zimmer hinten links ist das der Bereich für Wohlstand, Vermögen und Reichtum. In meinem Fall ist das das Abstellzimmer. Da sind einfach Staubsauger, Wischzeug, ja, Wintersachen, beziehungsweise jetzt Sommersachen. Also vielleicht nicht genau der beste Raum für Wohlstand, Vermögen, Reichtum, aber es ist doch relativ ordentlich dort. Und genau das kann ich jetzt auch mit meinem Zimmer machen. Links hinten ist die Wohlstand, Vermögen, Reichtum-Ecke. Das heißt, ich gehe in mein Zimmer rein und links hinten in der Ecke ist Wohlstand, Vermögen, Reichtum. Und wenn ich da merke, dass in jedem Zimmer sich so ein bisschen Müll ansammelt und vielleicht auch noch Probleme mit Geld habe und öfter denke, ich bräuchte gerne ein bisschen mehr Geld oder ja, ich tue mir einfach schwer, ich gebe zu viel aus oder ich habe Probleme mit Geld ausgeben, dann, so Karen Kingston, kann das sich auflösen, die Geldprobleme, wenn wir diese Kruschelecken aufräumen. Und die Dame Kingston setzt rein oben drauf. Sie berichtet von Leuten, die diese Bereiche aufgeräumt haben und danach einen Geldsegen erhalten haben. Sei es ein Erbe oder ein Lottogewinn oder irgendwas, was aufgetaucht ist, wovon sie gar nicht mehr wussten. Das klingt doch verlockend. Was kannst du jetzt tun? Gehe durch deine Wohnung und schaue, was du nur noch aus dem Grund behältst, weil es mal teuer war. Du es aber gar nicht mehr nutzt und wahrscheinlich auch gar nicht mehr nutzen wirst. Dann verkaufe es. Mach ein Foto und setze es gleich zu Kleinanzeigen. Pack es in eine Flohmarktkiste. Such dir sofort einen Flohmarkttermin raus und melde dich an. Oder verschenk's und schreib sofort eine SMS an die Freundin oder den Freund, der dieses Teil bekommen soll. Egal, was du damit machst, wenn du dich entscheidest, wegzutun, mach sofort den ersten kleinen Schritt. Und das Wichtigste habe ich ja noch vergessen, schmeiß es weg. Falls du irgendwie einen Videorekorder hast, schmeiß ihn weg. Den will keiner mehr. Wenn du einen alten Röhrenfernseher hast, schmeiß ihn weg. Keiner will ihn mehr. Egal, wie teuer er mal war. Wenn du einen Kassettendeck hast, sofort weg. Die Kassetten kann man heutzutage sehr, sehr günstig umwandeln in digitales Format. Tu das und schmeiß diesen alten Dinger weg. Außer, und hier die große Ausnahme, du fühlst dich richtig wohl mit deinem Kassettendeck. Auch wenn du es nicht mehr benutzt, du siehst ihn und es kommen gleich wohlige Gefühle in dir hoch, dann darfst du ihn natürlich behalten. Damit sind wir schon durch. Ich wünsche dir viel Spaß und natürlich einen großen Geldsegen. Deine Annette.